Atlanta ein Demonstrant getötet und 25 weitere Menschen verletzt worden. Wie lokale Medien berichten, hatten wütende Anwohner einen Demonstrationszug der Muslimbruderschaft attackiert. In anderen Städten trieb die Polizei protestierende Muslimbrüder mit Tränengas und Warnschüssen auseinander. In Russland sollen drei Kinder einen 5-Jährigen ermordet haben. Die Polizei nahm die 9- und 10-Jährigen fest. Warum der Junge in Westsibirien sterben musste, ist noch unklar. Der 5-Jährige war gestern von seiner Mutter als vermisst gemeldet worden. In der Nacht fanden Polizeibeamte die Leiche in einer verlassenen Sauna. Dürre, Wind und Blitzeinschläge haben in Kalifornien zahlreiche Waldbrände in der Nähe des Yosemite-Nationalparks ausgelöst. Inzwischen stehen 250 Quadratkilometer in Flammen, eine Fläche so groß wie Frankfurt am Main. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Auch in Portugal und Spanien wüten derzeit zahlreiche Waldbrände. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Fischerkleidung, dem Spezialisten für Landhausmode. Rüsten Sie sich schon jetzt für das Oktoberfest mit Trachten und Dirndeln von Fischerkleidung in Schweighausen. Hallo, liebe Autofahrer. Auf der B36 Allmannsweier Richtung Ichenheim ist ein Unfall passiert in Höhe des Getränkemarktes. Deshalb staut sich's. Blitzer kommen bitte von Ihnen an die 0781 504 33 11. Allen eine gute Fahrt und ganz viel Spaß mit Charlie jetzt. Computer, Programm, Disco, spätes 20. Jahrhundert. Seconds to go. Sing a song, DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. Und jetzt die schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mama mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los. Mona Lisa. Jetzt geht's los. Oh, du lass an jetzt. Shadow, take me home. Moonlight shadow, take me home. The last. a world inside of music. Here is a complete disc jockey show with Siding Radio.

gibt das Leben. 100% mehr Spaß. Showtime. You are about to witness non-stop music. Hier geht's ab. Hier passiert's. Freitagabend. Action. Freitagabend. Probably the best beer in music. Hallo, Nachtschwärmer. Super drauf. Oh. Affengeil. Brilliant. Wahnsinn. Schlag. Die volle Packung Power. How to produce a club track today. Just follow the instructions and you'll be an electronic music producer in no time. Step number one. Open your cracked software and import a random loop like this. This, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this. Now you need a fat ass drop. Comes the clap. A fat ass drop. Military drums. Don't forget some wobbles. get enough. Okay, now we need some fat distortion. More distortion. I said more distortion. Wenn Sie die Nase voll haben, dann gibt's nur eins. Mach mal lauter! Mal ganz anders, eine andere Version. Ganz kurz zur 7:30. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Al. So früh da heute. Das ist ja sagenhaft. Wie kommt das? Wir sind hier! Jetzt kann die Post abgehen! Oh, mir schwan. Mir schwan schon wieder fürchterlich. Ich bin das Sexsymbol der 90er. Ja, kündig mich mal an. Das ist ein echter Spinner. Der hat einen affigen Namen. Wie Charlie 2000. Danke, Al. Heute Abend Bombenstimmen. Schneller, spannender, gnadenlos. Geht voll ab. Turn up to that. Turn up to that. Turn up to that. Turn up to that. Turn up to that. Turn up to that. Turn up to that. Hey, hey. Baby, it's you and me. You see, we can turn the light up. You feel the way I feel. We can turn the some of that. Turn it up, me ganz neu. Und wir dürfen den Sommer nicht vergessen. Mann, seht euch die Bräute an. Wow. Die volle Dröhnung. Action, Bier und Silikon. Noch ist er da, der Sommer. Der Kerl ist unmöglich. Drück dauernd hier rum. Lass es die Finger weg da. I can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, it's fine by me. So wake me up. Brauch dich nicht, Erl. Los, geh weg. Was tust du eigentlich hier? Carrying the weight of the world, but I only have two hands. Don't forget the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.

dann zockt der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Die Schonfrist ist abgelaufen. Der Action-Fighter. Are you ready? Tube Radio Show. Exklusiv. Nur 44. Vorher bei dem Song haben wir es erkannt, das war Sandra. Ja, klar. Und zwar eine ganz neue Abmischung. Ich sage Hallo nach Schwärmer. Jetzt haben wir noch kurz eine aktive Meldung. Von Wolfgang Schäfer, der Feuerwehr Offenburg. Momentan ist die Situation die, dass wohl eine leichte Rauchentwicklung im Waggoninneren festzustellen ist. Die Maßnahmen sind jetzt die, dass der Zugverband so weit auseinandergepflückt wird, dass der betroffene Waggon allein stehen bleibt. Der restliche Zug dann wieder auf die Rückfahrt gehen kann. Und der betroffene Waggon dann auf einem Rangiergleis, also auf einem Abstellgleis, bei dem auch keine weitere Gefährdung für die Feuerwehrkräfte besteht, genau untersucht werden kann. Zurück zur Werbung! Wow, habt ihr 4 tolle Trauringe. Mhm. 123gold.de. Und die habt ihr selbst gestaltet? Mhm. 123gold.de. Nur bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie eine so große Auswahl exklusiver Designs für Ihre einzigartigen Symbole der Liebe. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Hitradio Ohr und das Forum Offenburg holen die Stars in die Ortenau. Da ich mich innerlich sehr gegen das Rasieren wehre, mache ich das immer zu schnell und zu dolle. Trefft Bestseller-Autorin Charlotte Roche und Berlinale Shootingstar und Hauptdarstellerin Carla Juri auf der Feuchtgebiete-Kinotour live im Forum am Samstag, 24. August. Autogramme, Lesung, Film und vieles mehr. Moderiert von Hitradio-Urchef Markus Knoll. Feuchtgebiete, der Starbesuch im Forum am 24. August. Jetzt Tickets sichern. Wir labern dich hier nicht voll mit super mega Sparangeboten oder jetzt schnell hin zum Ausverkauf. Wir sagen dir einfach, dass es eine App gibt, mit der du einen Ausbildungsplatz in deiner Region findest. Kostenlos. Stellenmarkt für Auszubildende für iOS und Android. Tri AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Big City Beats sucht das neue Covergirl. Du bist sexy, liebst die Partynacht und möchtest auf das Cover der neuen Big City Beats Volume 9 sehen. Bewirb dich jetzt und werde Teil einer der erfolgreichsten CD-Compilations. Sei VIP bei den Big City Beats Partys, feiere mit den angesagtesten DJs und repräsentiere Big City Beats als das neue Covergirl. Jetzt bewerben und ein Bild hochladen auf bigcitybeats.de. Sie müssen nicht in die Wüste gehen, um einen Rauch von Las Vegas zu spüren. Erleben Sie die faszinierende Welt des Spiels im Road Casino La. Die neuesten Spielgeräte, ein tolles Ambiente, freundliches Personal und viele attraktive Aktionen warten auf Sie. Lassen Sie den Alltag ein paar Stunden hinter sich und entspannen Sie in gemütlicher Atmosphäre. Road Casino La. Direkt an der B3, mehr real. Das wird garantiert keine Fata Morgana. Wir sollen weiter singen, tanzen und springen. Die einmalige Bühnenshow von und mit der ersten allgemeinen Verunsicherung. Seit über 100 Jahren gibt's die ERV. Alle Hits der 80er Kultband. Das Sportkuhn Open Air 2013. Am 8. September live in Offenburg. Tickets jetzt an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für sportlich kühle Erfrischung vor und nach dem Konzert sorgt Schwarzwaldsprudel. Wasser, Limonaden, Saftschorlen. Original aus dem Schwarzwald. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Freitag ist Codex-Tag. Heute Freaky Friday. Red Edition. Warum Red Edition? Wer ein rotes Kleidungsstück mitbringt, bekommt 5 Euro Verzehrgutschein. Maximal 2 Stück. Ja, heute Freitag. Und der Bulle ist immer noch da. Ich hoffe, die haben gefüttert. Heute wieder Bullriding, Mega Beach Deko, Outdoor Pool Area immer noch. Ihr wisst Bescheid. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, Mädelsabend. Aber auch ein Lass für Männer. Aber hauptsächlich Mädelsabend. Alles, was das Herz der Frau begehrt. Sexy Go-Go Boys. Erotische Manstrip-Show der Extra-Lasse. Höhepunkt der Samstagnacht. Fotoshooting mit den Boys. Und die Candy Boys heben euren Zuckerspiegel. Das morgen Samstag im Codex. Unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann in einer Woche Freitag heute Just Another Ladies Day. Und morgen in einer Woche 31. die Massengeburtstagsparty. Geburtstagskinder des Monats August bekommen 25 Euro Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen. Und eine kleine Vorschau. September, 7. September. Durstlöscher, Durstlöscher. Und dann wäre noch der Donnerstag im Codex. Nerd gone wild. Nerds erobern die Welt. Früher saßen in der Schule allein in der hintersten Reihe, hatten eine dicke Brille, fettiges Haar. Heute drehen sie Filme um den Facebook-Gründer und WikiLeaks verändert die Politik. Time to freak out. Donnerstags im Codex. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung den ganzen Abend. Herzlich willkommen zu der billigsten Show der Welt. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Na geil! Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. For more, shake that ass, let's burn the floor. Burn it down, down, down with passion. It's my Candice latest fashion. Play with the sound, lose control. Keep on stage, so let it roll. Freak out, you better take the chance. Wring your hands and feel this trance. Take a chance, wave it. Madonna.

dog's talking to me, but she's out of reach. She's got a body under that shirt, but all she wants to do is rub my face in the dirt. Cause I can't dance, I can't talk. Only thing about me is the way I walk. I can't dance, I can't sing. I'm just standing here selling. Oh, I'm shaking, everything is in place. You never know who's looking on. Body with a perfect face. Mm-hmm. Young punk spilling beer on my shoes. Fat guys talking to me, trying to steal my blues. Thick smoke, see her smiling through. I never thought so much could happen just shooting pool. But I can dance, Nachschauen. Ich habe heute noch zwei Spezialvers, nein, sogar drei. Wieder von Avicii dabei, die noch nie gelaufen sind. Und ich sage hallo, wer sich noch zugeschaltet hat. Ja, mein, oh mein, oh mein. Jetzt Zugabe, Leute. Das ist der Sommer bei Hit Radio. Yeah. Panorama, Chris Summer. Ha, wir schauen mal in die Mails rein. Patrick Brandstetter. Er grüßt alle Hitradio-Ohrhörer und grüßt die ISBZ Hesselhurst. Ein ganz besonderer Gruß an das Europa-Park-Team. Der macht eure Arbeit richtig gut, meint er. Nächstes Mail. Ein dicker Gruß an dich und alle Nachtschwärmer weiten Radioland. Gruß Matthias aus Rheinau. Und da wäre noch die Steffi Hess, sie wünscht sich was von REM. Mal schauen. Ne? Wünsche allen ein tolles Wochenende ebenfalls. Sexisten Frauen der 80er, Samantha Fox, ja! Yeah. Anytime is party time. Auf mein Sofa. Ist da der Echsen-Sommer. What time is it? It's time for... Hitradio Ohr. Einfach mehr dran. Lots of music in the air. Good vibrations everywhere. Sharing all the good sounds on your radio. Einfach Feuer drin, ne? Shakira! Spezial. Hier ist der Freitagabend, hier ist Hitradio und hier ist euer Charlie 2000. Du siehst klasse aus. Nagelt dich zurzeit jemand? Mein Mann nagelt mich. Wie bitte? I'm no Superman. I'm no Superman. Stopp! Spaß ist nicht erlaubt. Okay, ausgezeichnete Show, meine Lieben. Wir fahren die Werbung ab. Bei Risiken und Nebenwirkungen erschlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Werbung. Was heißt hier Spaniensblüten? Die müssten mal meinen Garten sehen. Neugestaltung, Pflege, Dachbegrünung, Teich, die Bäume, Sträucher, Beete, zauberhafte Blumen. Alles von Pflanzenzentrum Rösch in Aachen. Für blühende Gärten. Pflanzenzentrum Rösch. Aachen direkt an der A5. Mit den Urbits durch das Nachtleben. Feiern Sie mit unseren Urbits-Partnern bis in den Morgen. Leckere Cocktails im Coyote Café Offenburg, Partystimmung im Loft La und sicher nach Hause mit Taxi Novak. Alle Urbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-autenau.de. Hallo, hier ist die kleine Coke Light aus dem neuen McDonald's 1+1. Mich gibt es mit einem Snack zusammen für nur 2 Euro. Zum Beispiel mit mir, dem Cheeseburger. Oder mit mir, der Apfeltasche. Das McDonald's 1+1. Ein Snack plus kleiner Softdrink für nur 2 Euro. Und jetzt für kurze Zeit der Steakhouse Beef und der Steakhouse Chicken mit der legendären McDonald's Steakhouse Soße. Unverbindliche Preisempfehlung. RE-AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live. Aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von TRIAG Automobile. Deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Das wird garantiert keine Fata Morgana. Sie sollen weiter singen. Und springen. Die einmalige Bühnenshow von und mit der ersten allgemeinen Verunsicherung. Seit über 100 Jahren gibt's die ERV. Alle Hits der 80er Kultband. Das Sportkuhn Open Air 2013. Am 8. September live in Offenburg. Tickets jetzt an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für sportlich kühle Erfrischung vor und nach dem Konzert sorgt Schwarzwaldsprudel. Wasser, Limonaden, Saftschorlen. Original aus dem Schwarzwald. Okay, also Don Carlos nimmt Schillers Frühstück, die Jungfrau von Orléans Milchkaffee, Wilhelm Tell Apfelkuchen und die Räuber von Tisch 7 nehmen viermal Himbeerbowle. Unglaublich, wer bei uns so alles aufschlägt. Schillers Café Offenburg. Bei uns gibt es täglich wechselnden Mittagstisch, Snacks, Feierabenddrinks und für alle Langschläfer sonntags Frühstück bis 14 Uhr. Schillers Café in Offenburg, Sophienstraße 1. Gönnen Sie sich für Ihren Lebensabend ein Stück Lebensqualität. Mit einer herrlichen Seniorenwohnung im St. Gallus-Park in Zell am Hammersbach. Betreutes Wohnen verbunden mit dem Altenpflegeheim St. Gallus. Mit Sicherheit für Ihre Zukunft. Mehr Infos unter ulinagelimmobilien.de. Die Weinfässer rollen wieder durch die Offenburger Innenstadt. Hunderte Weine und drei Bühnen vollgepackt mit Live-Musik sorgen für feuchtfröhliche Stimmung beim Ortenauer Weinfest. Und nach über 40 Jahren wird am Freitag die deutsche Weinkönigin wieder in Offenburg gewählt. Am Samstag die Baden Media Ü30-Fete. Natürlich ist Hit Radio Ohr auch mit einem Gewinnspiel dabei. Das Ortenauer Weinfest in Offenburg vom 13. bis 16. September. Unterstützt von Badenova, Ihrem regionalen Energieversorger. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Connection complete. Heute ist Freaky Friday. Im Codex. Und zwar die Red Edition. Die rote Edition. Denn pro Kleidungsstück gibt es 5 Euro Verzehrgutschein. Einen 5 Euro Verzehrgutschein. Maximal aber nur 2 Stück. Nicht, dass ihr den ganzen Kleiderschrank mitbringt. Außerdem ist noch dabei der Bulle. Der elektrische Bulle. Bullriding. Immer noch alles. Mega Beach Deko. Outdoor Pool Area. Das Wasser ist drin. Heute Freitag. Freitag ist Codex-Tag. Da, da, da, da. Hey! Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag im Codex Mädelsabend. Ladies, Mädelsabend. Yeah. Aber auch Einlass für Männer, ganz klar. Aber die Frauen haben absoluten Vorrang. Mehr als sonst. Alles, was das Herz der Frau begehrt. Sexy Go-Go Boys tanzen sie für euch. Heiß. Erotische Manstrip-Show der Extraklasse bringen euch auf die Höhe. In Anführungszeichen. Und Fotoshooting mit den Boys gibt's auch. Und die Kende-Boys heben euren Zuckerspiegel. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche, am 30. Just Sanatas Ladies Night. Da ist wieder die besondere Ladies-Aktion. Für Ladies bis 23 Uhr 20 Euro Freiverzehr, bis 24 Uhr 10 Euro und alle Ladies, die bis 1 Uhr kommen, 5 Euro Freiverzehr. Samstag 31. Vorschau. Geburtstags, Massengeburtstag. Alle Geburtstagskinder des Monats August erhalten 25 Euro freien Verzehr. Ausweis nicht vergessen. Und weil wir schon bei den Vorschauen sind, Samstag, 7. September, ist es soweit. Ist es wieder so ein Durstlöscher, Durstlöscher. Mit einem Wahnsinn-Line-Up, das man auch mit Vorverkauf. Ich lese hier Claudia Tahi. Claudio Tahi. April Fate, unüberlegt. PA. Mandy Bula, Frieda Pilz. Das ist ja der Wahnsinn. Codex Club in Aachen. Was lese ich noch? Valium und Jakobe, El Loco. Einlass ab 18, also 7. Samstag, 7. September. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber es gibt Vorverkauf. Na, ist ja der Donnerstag. Nerd Gone Wild heißt die Parole im Codex. Nerds erobern die Welt. Das sind so Typen, ha? Früher saßen sie in der Schule allein in der ersten Reihe, hatten eine dicke Brille und fettiges Haar. Heute drehen sie Filme um den Facebook-Gründer und WikiLeaks verändert die Politik. Time to freak out. Nerds. Club in Aachen. Connection complete. Action. Keine Zeit für zarte Gemüter. Wir sind nicht der Sender für halbe Sachen. Geballte Ladung Power. Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mitten rein. Wirbelwind, dance-aktive Substanzen. Konzentrierte Hitkraft von Charlie. 2000. Und dann der Overkill. Der Overkill, der kommt jetzt her. Robin Thicke. Mit Depeche Mode. Haha. Was sagt man dazu, eh? Super, super. So, sag schon mal, wir haben ja gehört, dass die EAV, die erste allgemeine Verunsicherung, im September nach Offenburg kommt. Und die haben ja jede Menge Songs, die sind super stark. Vor allem eine gigantische Bühnenshow. Ich kenne die. Und ich habe jetzt eine kleine Spezialität. Ein Song von ihnen. Guru, guru, guru. Guru, guru, guru. Guru, guru. Ja, drei weiße Tauben. Guru, guru. Das ist ein ganz besonderer Grund, der kommt gleich. Guru, guru, guru. Guru, guru, guru. Drei weiße Tauben auf unserem Dach. Drei weiße Tauben, die halten mich wach. Drei weiße Tauben, die machen Guru. Drei weiße Tauben, die scheißen mich zu. Ja, es ist kein Überknaller von denen, der war nicht ganz groß in der Hitparade. Aber der hat mir damals so gefallen. Und wenn mir ein Song gefällt, dann wird da gleich ein Freestyle draus gemacht. Bitteschön. Attention! Weiße Tauben. Ja, erste allgemeine Verunsicherung. Und das die Spezial-Freestyle-Version. Hell, was gibt's, Schuhverkäufer? Das ist ja langweiliger als in einem Schuhladen. Was sehst du hier rum und drehst Däumchen? Findest du den Song gut? Mann, da habe ich schon bessere CDs weggeschmissen. Ach, das glaubst du wohl selbst nicht. Showtime! Was geht da? Striche WLAN. Ich bin online und mein WhatsApp geht auf. Ich krieg nen Standort von ihm und nen Foto von ihr. Mein neuer Status, ich bin übelst cool drauf. Tausend Homies am Start. Ich bin voll Multitask. Ist das geil, ich mach nen Gruppenchat auf. Hier kommt der WhatsApper. Gehen wir heute Party. Ich hab Wodka Club Mate. WhatsApp. Ich schick übelst Emoticons raus. An die Boys das Schnellboot. Für die Girls gibt's den Flipper. Doppelhaken, MC für die im Haus. Hier kommt der WhatsApper. Gehen wir heute Party. Ich hab Wodka Club Mate. Ich WhatsApp im Bett, WhatsApp mit Jeanette. Ich WhatsApp auf dem Klo, WhatsApp im Büro. Ich WhatsApp im Meeting, WhatsApp mit meinem Liebling. Ich brauche einen Praktikanten für mein WhatsApp. Hier kommt der WhatsApper. Und eine Menge scharfe Mädels. And now it's time to check out what's happening around the area with the traffic and travel update. Ja, noch haben wir ein bisschen Sommer. Jetzt kommt die volle Sommerladung. Ja, die doofe Witzecke, höchste Zeit, ja. Ein Deutscher, ein Engländer und ein Amerikaner treffen sich am Strand. Und wenn so Männer zusammen sind, dann prahlen sie halt wieder mal. Der Ami stellt sich vor, mein Name ist Jim, ich komme aus New York und bin Bäcker und habe 100 Angestellte. Der Engländer sagt, mein Name ist Bob, ich komme aus London, bin Glaser und habe 150 Angestellte. Der Deutsche sagt, ich heiße Tobi, komme aus Offenburg und meiner ist 28 cm lang. Darauf gucken sich der Engländer und der Ami verdutzt an. Gut, sagt der Ami, ja, ich will nicht so sein. Ich will nicht übertreiben, ich habe nur 10 Angestellte. Sagt der Engländer, okay, ich habe auch nur 15 Angestellte. Na gut, sagt der Offenburger, na gut, da will ich auch mal die Wahrheit sagen. Ich komme nicht aus Offenburg, sondern aus Laar. Ja, genau. Dankeschön, das reicht. So schön. Nee, was ist das schön? Hier ist der Freitag, willkommen! Ja. Wir beerdigen den guten Geschmack. Der Bevölkerung stehen die Haare zu Berge. Ja. Da rollen sich einem die Zehennägel auf. Wow. Hey, cool. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. I have a dream. Breaks your glass and I drown in you again.

Natürlich ist Hitradio Ohr auch mit einem Gewinnspiel dabei. Das Ortenauer Weinfest in Offenburg vom 13. bis 16. September. Unterstützt von Badenova, ihrem regionalen Energieversorger. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend im Codex. Freaky Friday. Die Red Edition. Das hat folgende Bewandtnis. Wer mit einem roten Kleidungsstück rein will in den Club, bekommt je 5 Euro Verzehrgutschein. Aber maximal nur 2 Stück. Sonst räumt ihr den Schrank leer. Das wollen wir nicht. Außerdem heute immer noch Bullriding, wie letzte Woche. Der Bulle steht noch. Ich hoffe, der haben gefüttert. Mega Beach Deko, Outdoor Pool, das Wasser ist frisch. Freitag ist Codex-Tag. Da, da, da, hey! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag Mädelsabend. Einlass aber auch für Männer. Aber die Mädels sind ganz groß im Vordergrund. Die Frauen. Es gibt Specials. Sexy Gogo Boys tanzen für euch. Erotische Manstrip-Show der Extraklasse bringen euch auf den Höhepunkt der Samstagnacht. Und Fotoshooting mit den Boys. Und die Candy Boys heben euren Zuckerspiegel. Morgen Samstag im Codex. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche, Just Another Ladies Day. Ladies Spezial, noch eine Runde schärfer. Und Samstag, 31. also morgen in einer Woche, Massengeburtstag. Alle Augustgeborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr Ausweis nicht vergessen. Und dann bitte jetzt schon mal vormerken, Samstag, 7. September, Durstlöscher. Mit Spezialstimme Durstlöscher. Freut euch auf ein übertriebenes, geiles Line-Up. Zum Beispiel Popov, Mark Dekoda, Danny San, Claudio Tahi, April Fate, Unüberlegt, PA, Mandibula, Frieda Pilz, Valium, Jakobe El Loco. Es findet auch ein Vorverkauf statt. Codex Club in Aachen. Da wäre dann noch der Donnerstag. Nerds Gone Wild, wie Freak Out. Donnerstags gibt es immer auch Spezialaktionen. Flotter 3er Wodka Energy, 4 Euro die ganze Nacht. Und mit Nerd-Nachweis, Lama Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr. Hier steht gar nicht wie lang. Ah, ich glaube bis 24 Uhr. Ja, nach meiner Sendung, ab 23 Uhr, kurz nach 23 Uhr, schaltet sie um ins Codex. Da kommt live von dort. Genau. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow. Ja. Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Dann seid ihr genau richtig hier nach Schwärmer. Das ist ja doch. Dreier Stecker auf zweier Stecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Da blitzt es in den Boxen. Ja! Oh,

Okay, das waren die zwei, würde sagen, Note 3. Wir hatten schon bessere Mashups gehört. Hä? Aber jetzt haben sich ein paar Freunde da eingeklinkt. Pitbull, ja. Die haben sich wahrscheinlich gesagt, hey, der hat mir zu viel Erfolg, da müssen wir mitmischen. Wir mischen mit? Ja, ganz klar. Hier sind sie. Welcome, Mr. Worldwide. I've been around the world and I can't stop hearing this song. Felicidades, babo. I've been around the world and I can't stop hearing this song. And I love it. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I waiting for a storm, nah. It's about dancing in the rain. Let's dance. And if it rains lemons, learn how to make lemonade. That's right. Moral of the story, yeah. No problems, just solutions. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. We have takeoff, Houston. I'm not them boys that they used to. I got 4 billion views collected on YouTube. I grew up around keys and coke and beakers, and that inspired me to be a keynote speaker. Two things guaranteed, death and taxes. They say the devil's in the details and I won't access. That's right. Without the makeup, you got a dream, it's simple. Live it, so wake up. So wake me up when it's all over. wenn ich die, den Song nicht in irgendeinen Charts gesehen hätte, würde ich sagen, es ist ein Bootleg. Ja. Wer sich noch aufstellen, Nachtschirmer. Hallo am Freitag hier. Das Leben am Rande der Katastrophe. Action ist Freitagabend. Freihaus. Es ist hoffnungslos. Wem es da nicht gruselt, der ist schon lange tot. Mal sehen, was bei mir hier passiert gerade. Oh, der Schuhverkäufer sitzt hier. Und der trinkt sein zweites Sixpack leer. Da habe ich mal Ruhe. Oh, Kelly. Der Kind ja Kelly. Die blonde Kelly, die Tochter von meinem Freund. Kelly, mit dir muss ich was abklären. Ich bin der Star der Sendung. Ich muss mit niemandem etwas abklären. Ich wollte eigentlich nur, dass du mal kurz die Telefonnummer von Studio hier durchgibst. An die Hörer. Oh mein Gott, ich habe die Nummer vergessen. Gott. Na klar. Aber sie hat andere Qualitäten. Bei mir sind Männer schon aus dem Koma aufgewacht. Genau. Action pur. Ohne Netz und doppelten Boden. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bandi. Keine Sorge, alles ist cool. Ja, unfassbar. Ja, super. Yeah. Just one night all we got. Just one night all we got. So, das ist kein Mashup, das ist ein ganz normaler Song. Just one night all we got. Und zwar der Wahnsinn. Das ist Fergie. Von Black Eyed Peas. Solo. Ja. Uh-huh.

Dann noch der Bulle ist noch da vom letzten Wochenende. Der elektrische Bulle, Bull Riding, natürlich kostenlos. Die Beach Deko, die gigantische, der Outdoor Pool und die ganze Area. Absolut spitze. Da, da, da. Ja, Freitag ist Codex-Tag. Da, da, da. Hey, Codex-Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag ist Mädelsabend, Frauenabend, aber Anlass auch für Männer. Alles, was das Herz der Frau begehrt, gibt's morgen, oder fast alles. Specials hier. Sexy Go-Go Boys tanzen sich heiß für euch. Erotische Mainstream-Show der Extraklasse bringen euch den Höhepunkt der Samstagnacht. Da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Fotoshooting mit den Boys. Und die Candy Boys heben euren Zuckerspiegel. Alles morgen, Samstagabend im Codex. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche Just Another Ladies Day. Wieder Ladies Spezial. Da gibt's jede Menge Freiverzehr für Ladies. Und morgen in einer Woche, am 31. ist die Massengeburtstagsparty. Alle Augustgeborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen. Und dann schon mal Vorschau. Samstag, 7. September. Da ist es wieder soweit. Durstlöscher. Durstlöscher. Schlagen wieder zu. Mit einem gigantischen Line-Up. Auf zwei Floors. Popoff, Mark Dekotals, Danny Zahn, Claudio Tahi, April Fate, Unüberlegt, PA, Mandy Bula, Frieda Pilz, Valium Jacobi, El Loco und so weiter. Vorverkauf möglich oder empfehlenswert. Super! Durstlöscher! Codex Club in Aachen! Wow! Da wäre noch immer der Donnerstags, da ist Donnerstags immer geöffnet. Nerds erobern die Welt, weil Nerds Gone Wild heißt das Thema an diesem Abend, immer Donnerstags. Früher saßen sie in der Schule allein in der ersten Reihe, hatten eine dicke Brille und fettiges Haar. Und ein Dreigangfahrrad vielleicht noch. Heute drehen sie Filme um den Facebook-Gründer und WikiLeaks verändert die Politik. Time to freak out. Donnerstags. Voller der Dreier, aber keiner Scheißer, nur für Euro die ganze Nacht. Mit Nerd-Nachweis, in Klammer Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr bis 1 Uhr. Bis 24 Uhr. Und kurz nach meiner Sendung schaltet es ja um, da kommt die Übertragung direkt live aus dem Codex. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Ja. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub ich bin. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wer ist noch dabei? Hallo, willkommen! Keiner ist mehr vor ihm sicher. Charlie 2000. Ein Mann, der einfach alles kann. Hat die Lizenz zum Schunkeln und trägt sein Gehirn geschüttelt, nicht gerührt. My Candies, ganz klar. 21.27 Uhr am Freitagabend. Bei Bandis, da rührt sich was, da tut sich was. Peggy, was gibt's jetzt hier wieder? Die Versicherungsgesellschaft hat erfahren, dass er Schuhverkäufer ist. Und sie haben ihn abgelehnt wegen des hohen Selbstmordrisikos. Das ist ja ganz schlimm. Oh, das gibt Ärger, das gibt Ärger. Das weiß ich jetzt schon. Zufrieden, du Schwachkopf? Wir sind sauer auf dich, Al. Und du weißt, was das bedeutet. Oh nein, Peg, bitte keinen Sex, um Gottes Willen. Oh, Peg, ich sehe dich an, alles nur keinen Sex. Bitte verschone mich. Nein. Willst du dir nicht erst deine Zähnchen putzen? Vor dem Sex? Seid euch an, Leute. Hit Radio. How do you do, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen. Das ist ja wirklich total abgefahren. Das kann man wohl sagen. Abgefahren. Hey DJ, gib mir 20. Hey DJ. Welcome to the world of the music instructor. Freestyle Spezial. Für unsere Freestyle-Freunde. Was ist da Fragen? Und was ist mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Tanze mit mir in den Morgen. Da hilft nur eins. Volle Power mit. Give me something to dance, dance. Nichts für Weicheier. Ich kann, ich flüster in dein Ohr. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich kenn nur deine Stimme und den Rest stell ich mir vor. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ich will genau jetzt bei dir sein. Viele Mädchen sind heute Abend ganz allein. Ruf sie an. 2000 Mädchen, 2000 Mädchen, 2000, 2000 Mädchen. Ich ruf sie an. 2000 Mädchen. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Ecke. 2000 Mädchen, die Ärzte. Da sind sie alle beschäftigt, wenn sie die alle anrufen. Okay, die doofe Witze-Ecke. Wir befinden uns im Hort der Natur, im Kinzigtal, ganz klar. Ein Bauer erzählt seinem Freund, was ihm letzte Woche passiert ist. Stell dir mal vor, Anton. Letztens bin ich mit meinem Traktor in eine Radarfalle gefahren. Und? Hat's geblitzt? Nee, gescheppert. So, jetzt sind wir neben Kinzigtal im Rennichtal, aber das ist ja auch ein Hort der Natur natürlich. Der Bauer Franz ist mit seiner Familie auf dem Acker, um Kartoffeln einzuholen. Als seine Frau ihn dabei überholt, sieht er beim Aufblicken von hinten und ruft: Hey Traudel, du hast ja gar keine Unterhose an. Darauf sie: Ja, meinst du, ich will die ganze Fliege im Gesicht haben? Mädchen. So, das ist der Freitag. Alle ganz ruhig bleiben. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich albern. Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. We'll be right back.

Da, das geht ab. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, Mädelsabend. Ladies, Frauen, aber auch Einlass für Männer. Aber ihr müsst, die Männer müssen die morgen Samstag ein bisschen beiseite stehen, weil die alles, was das Herz der Frau begehrt, ist dran. Es gibt Specials, sexy Go-Go Boys tanzen sich heiß für euch. Erotische Mainstrip-Show der Extraklasse, Extraklasse bringen euch auf den Höhepunkt der Samstagnacht. Fotoshooting mit den Boys. Denn die Boys heben euren Zuckerspiegel. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche Just Another Ladies Night. Oh, da gibt's wieder jede Menge. Für alle Ladies bis 23 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Für alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Und für alle Ladies bis 1 Uhr 5 Euro Freiverzehr. Also, wer früh kommt, ist besser dran. Dann morgen in einer Woche, 31.8. Massengeburtstag. Alle Augustgeburtstage erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ausweis mitbringen. Und dann, wie gesagt, wie schon ein paar Mal erwähnt, heute Abend, Samstag, 7. September. 7. September. Durstlöscher. Genau, da ist es wieder soweit. Mit einem gigantischen Line-Up. Vorverkauf auch möglich oder empfohlen. Ab dem 14.8. Was gibt's denn Vorverkauf? Lese ich hier. Ja, genau. Codex Club in Aachen. Wow. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Ein geiles Line-Up. Pop off Mark Decoda, Dani San, Claudio Tahi, April Fate, Unüberlegt, PA, Mandy Bula, Frieda Pilz, Valium, Jakobe El Loco und so weiter. Und dann ist ja der Donnerstag in meinem Codex Nerd Gone Wild. Da gibt es einige Spezials. Battles. Flotter 3, aber kein Energizer, 4 Euro all night long, die ganze Nacht. Mit Nerd-Nachweis in Klammer Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Ihr wisst Bescheid? Alles klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Super, seid ihr noch da, mein Trainer? Hallo. Genau. Wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Das ist euer Freitagnachtschwärmer. Oh Mann, ja, das ist scharf. Wo ist er denn? Also gleich kommt's wieder. Take it, one way, take it. aber bitte mit Sahne. Im zweiten Werbeblock pro Stunde kommt ein Mix. Hören wir noch ein bisschen rein? Ja. Absoluter Wahnsinn, ne? Ja, hallo Nacktschwärmer. Du siehst klasse aus. Nagelt dich zurzeit jemand? Mein Mann nagelt mich. Wie bitte? I'm no Superman. I'm no Superman. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten. Oh yeah. Na los, die Power-Taste. Sunshine, Reggae, Reggae, Reggae, Reggae, Reggae. Sunshine. Sunshine, reggae, reggae, reggae. Ja, wer das Original nicht mehr hören kann, empfehle ich diesen Song. Sunshine Reggae Spezial. OL, da ist was ganz Interessantes passiert. Eine Umfrage. Ja komm, hör mal rein. Wir haben 100 Arbeitslosen die Frage gestellt, wenn die Regierung ihnen tatsächlich Arbeit anbieten würde, welchen Job würden sie auf keinen Fall annehmen? Schuhverkäufer? Absolut richtig. Und diese Antwort wurde von allen 100 Befragten gegeben. Das nächste Mal sollten Sie nach Showmaster fragen. Ja, ja, ja. Das lacht ihr nicht mehr über mich, oder? Doch, wir lachen extra, extra. Als Maul, Al. Ja. Showtime. Was geht da? Look, bitch, it's 50, you know it's hot. Number one on the Billboard spot. You must be high, saying it's not. You must be drunk. You must be drunk. I got ghetto, gone ghetto now. I suggest you don't fuck around. Everybody know how I get down. You know how I get down. All we do is bullshit, then party, then bullshit some more. All we do is bullshit, then party, around the globe on world tour. That's that bullshit, let's party. That's that bullshit, let's party. Man, I get the club jumping, yeah, it's nothing, I do this all the time. Now bartender, bring 10 bottles, I'm ballin' out of my mind. Why you think the bitch is on me? Bitch, get off me. You fucking up the flow, you got to go. Don't trip, don't trip. This that certified rich nigga shit. Sound like a tech over techno. It's hard. Turn me on, get sexual. It's hard. Give it to you from the get-go. It's hard. I'm like every position. It's hard. You're slow with that. Matter of fact, turn on brand. Back it up, break it down. You know how we get down. All we do is bullshit, then party, then bullshit some more. All we do is bullshit, then party, around the globe on world tour. That's that bullshit, let's party. That's that bullshit, let's party. Till the sun come up, till we all fucked up, till the champagne gone, it's a celebration, till the music stop, and the lights come on, till everybody gone, where everybody gone? To my house, it's the after party, better grab somebody, come and move your body, now let's make a toast, to success, you're my guest, I'm your host. Fit down like a tech over techno. Was ist hier los? Radio Ohr. Ein hochfrequenter Albtraum. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Give it to her right, and she like it. She on the hip like a sidekick. Izzy, one of the coolest of fool on the floor. I whispered in her ear, come here, you ready to go? I rolled up a winner and put it up in the air. Got that little dress on, you coming up out of there, yeah. She like that, you like that? You say you bite, well I bite back. And I'm all go, we can do it till tomorrow. I beat it up like Harpo, Snoopy. I go hard, baby, yes. Kissing on your, then I'm digging out your stress. I won't stop till you finish, but you ain't felt love till the gangster get up in it. Drink.

Sexy Gogo Boys tanzen sich heiß für euch. Erotische Men-Strip-Show der Extraklasse bringen euch den Höhepunkt der Samstagnacht. Fotoshooting mit den Boys. Und die Candy Boys treiben euren Zuckerspiegel ziemlich hoch. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche Just Another Ladies Night. Aber da erst immer gewaltiger. Es ist immer Frauenüberschuss, aber da wird's richtig heiß. Am 30., also heute in einer Woche. Denn alle Ladies bis 23 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr 10 Euro. Und bis 1 Uhr 5 Euro Freiverzehr. Also wer früher kommt, ist besser dran. Und morgen in einer Woche, 31. Geburtstagsparty, Massengeburtstag. Alle Geburtstagsgäste August erhalten 25 Euro. Das ist wieder ein Deutsch. August-Geburtstage erhalten 25 Euro Freiverzehr bis 1 Uhr. Ausweis nicht vergessen. Da, da, da. Ja. Kurz vor 10:30. Keine Zeit für einen echten Nachtschwärmer. So, am 7. Samstag, 7. September, nächsten Monat. Da ist es soweit! Durstlöscher! Codex Club in Aachen. Wow! Also, 7. September Durstlöscher mit einem Wahnsinns-Line-Up. Ich habe schon ein paar Mal vorgelesen. Einlass ab 18, ab 22 Uhr. Vorverkauf möglich, geht auf die Codex-Seite, da seht ihr das dann. Dann der Donnerstag, Nerd Gone Wild. Die wilden Nerds, wer auch immer das ist, gibt's mehrere Specials mit Wodka-Flaschen. Flotter 3er Wodka Energy 4 Euro die ganze Nacht. Und mit Nerd-Nachweis. Das kann ein Studentenpass sein. 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Ihr wisst Bescheid? Ja, super. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Geil! Mit Charlie 2000. Hey y'all, I'm gonna talk about this girl that had my love. See, I went away for a while now. She gave my love away. I really shouldn't blame her, but now that pussy is a stranger. Change your all, I'm your number one fan belt. They are not important. don't use a cordless, a microphone avoidant. They don't feel real to me, me need real woman. Others built on me, you the primer on the line. Being green box when I couldn't afford a Ford. Cling socks, scooting across the floor in your grandmama house, hand on your mouth. You yap too much about the penny, any this mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can't bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street? What? Why so quiet? Hate that all of our memories happen in a higher. You were perfect before you went on a diet. You was way thicker. You think I don't remember shit. The magazine got to your head. Now somebody you don't need, no, got you in bed. Bet you put it on need, no, you don't like red. It was the future. Fuck it, our future's dead. Come here, girl. Come to the bed. VIP. Drinks on me. Do you see what you're twerking with? Look at those hips. You make me smile. Geiler Remix, ha? Ja. 22.30 Uhr. Hier ist Hitradio. Um Längen besser. Freitag. Friday's here, people. Friday night is Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. It's Friday. Um Längen besser. Freitag. Hast du das? Wieso? Das war doch gar nichts. Das Verrückteste. Oh Mann! Pass auf, der wahnsinnig beschränkte! Live! DJ Web Radio! Get on it! FM Stereo! FM Stereo! FM Stereo! Just dance and move your body! Things she loves. Nobody knows it better than you do. So please, baby, don't be shy. We have a good time. Now it's time, a good time. Look at a friend and just feel fine. Forget your sorrows, all the haters. They only know that you've been greater. And if you see this happy side, just leave the world behind you. And I promise you forever that you will smile like Mike can do. Get all my friends that I need. Have a Sie wollen Action, Sie wollen Erotik, Sie wollen Spaß und Spannung. Dann gibt es nur eines. Heute bin ich zufrieden mit dir, Al Bundy. Hast dich schön zurückgehalten, obwohl du schon fast das zweite Sixpack hier leer hast. Echt gut. Nächsten Freitag machen wir das gleiche, Al, oder? So eine Scheiße! Wieso? Da findet doch schon mein Mitternachtswahnsinnsausverkauf statt. Das heißt, falls ich einen mache. Ja, falls du einen machst. Alles klar, Mann! Das kommt überhaupt nicht in Frage! Revenge of the money! Oh, du bist Wir brauchen wir jetzt. Der Feriengast wälzt das spanische Wörterbuch und hinterlässt einen Zettel für die Pensionswirtin. Signora, gestern kämpften zwei Ratten miteinander in meinem Zimmer. Am Abend findet er die Antwort: Werter Herr, haben Sie bei dem niedrigen Preis einen Stierkampf erwartet? Noch einer, wenn wir gerade Urlaubszeit auch zum Teil noch haben. Der spanische Wirt bietet einen Intelligenztrunk für 300 Pesetas. Ja, das war ja noch früher. Ha? Egal, an. Herr Huber trinkt und stellt fest, hey, das ist ja nur Wasser. Der Wirt, sehen Sie, er wirkt schon. Ein Intelligenztrunk. So, das war U-Boot-Spezial. Und jetzt Jasper Falk, das ist der gleiche Mann, die ganz neue. J'aime le diable. Ach, darf ich noch einen bringen? Ich bring noch einen Nachtschwärmer. Zur Feier des Tages. Zwei Frauen fragt die eine, sagst du deinem Mann jedes Mal, wenn du einen Orgasmus hast? Darauf die andere, ach nein, weißt du, er mag es nicht, wenn ich ihn in meinem Büro anrufe. Ja, viel Spaß. Alex Christensen. Ruhe, das reicht jetzt.

geht um eine Verschwörung. Hören Sie jetzt ganz genau zu. Die Hamburger Elbphilharmonie, Norden. Der neue Berliner Flughafen, Osten. Stuttgart 21, Süden. Verbinden Sie diese Punkte auf einer Karte. Erkennen Sie das verdammte Muster? Ein Dreieck. Und hier verschwindet einfach alles. Flughäfen, Bahnhöfe, Zeit, Geld, Baupläne, Bauleiter, politische Karrieren. Das ist nicht einfach nur ein Dreieck. Das ist das deutsche Bermuda-Dreieck. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Jede Disco ist gleich, dachte ich, bis ich im Tanzcafé Merlin war. Naja, Disco ist halt nicht gleich Disco. Schau selbst unter disco-merlin.de. In Ebersweier ist Bachfest. Samstag, 24. August ab 19 Uhr. Fassanstich und Oldie-Party mit Hitradio-Ohr DJ Kasi. Am Sonntag ab 10.30 Uhr Frühshoppen mit Volkspop aus dem Schwarzwald. Wälderblut. Und ab 18 Uhr das 17. Entenrennen auf dem Durbach mit Tanz und Unterhaltung. Am Montag großer Dorfhock mit Kinderparty und der Tanz- und Showband Skyline. Das 33. Bachfest in Ebersweier. Welle machen und mitfeiern. Mit freundlicher Unterstützung von Lothar Beathalter. Lack- und Blecharbeiten rund ums Auto in Schutterwald und dem Autohaus Schillinger, ihrem VW- und Audi-Partner in Offenburg-Albersbösch. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, der Club ist ja schon offen. Ja, ja, heute geht's ab. Freitags ist Codex-Tag. Freaky Friday. Die Red Edition, die rote Edition. Wer ein rotes Kleidungsstück mitbringt, bekommt 5 Euro Verzehr, einen 5 Euro Verzehrgutschein. Aber maximal nur 2 Stück. Außerdem ist der Bulle noch da. Der elektrische Bulle kann wieder geritten werden. Der war ja letzte Woche auch schon da. Die Mega Beach Deko, der Outdoor Pool und die Area dazu. Super. Da, da. Das ist so geil nach Tremor. Und morgen Samstag, Mädelsabend, Frauenabend, Ladiesabend, aber auch für Männer Einlass. Codex Club in Aachen. Aber die Männer haben nichts zu sagen an dem Abend morgen. Nee. Alles, was das Herz der Frau begehrt. Speziale. Sexy Gogo Boys tanzen sich heiß für euch. Exotische Men's-Trip-Show der Ex-Klasse bringen euch den Höhepunkt der Samstagnacht. Fotoshooting mit den Boys. Das ist ja ganz toll. Unsere Candy Boys, schreiben die hier, heben euren Zuckerspiegel. Wow. Morgen Samstag. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann heute in einer Woche, 30.08. Just Anata Ladies Night. Alle Ladies bis 23 Uhr 20 Euro freier Verzehr. Bis 24 Uhr 10 Euro. Und für alle Ladies bis 1 Uhr 5 Euro freier Verzehr. Also wer früher kommt, ist besser dran. Samstag, 31. Morgen in einer Woche Massengeburtstag. August Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Das ist jeden Monat. Ja, genau. Dann kommt hier der 7. Samstag, 7. September. Durstlöscher. Durstlöscher. Mit einem Wahnsinns-Line-Up. Einlass auf 18, Vorverkauf möglich und empfohlen. Aber nur 10 Euro plus Vorverkauf, Vorverkaufsgebühr. Und wieder kostenloser Shuttle-Service vom Bahnhof Aachen zum Codex. Codex Club in Aachen. Vergesst bitte den Donnerstag nicht im Codex. Nerd Gone Wild. Da gibt es einige Spezials. Flotter 3er Vodka Energy. 4 Euro all night long. Mit Nerd-Nachweis. Klammer Studentenpass. 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Nerds erobern die Welt. Früher saßen sie in der Schule allein in der ersten Reihe, hatten eine dicke Brille und fettiges Haar. Und ein Fahrrad mit Dreigangschaltung. Heute drehen sich Filme um die Gründer. Heute drehen sich Filme um den Gründer von Facebook und WikiLeaks verändert die Politik. Time to freak out. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Connection complete. Volle Power mit. Give me something to dance, dance. Cool. Nichts für Weicheier. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this motherfucker? Baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen, listen. You see the shit get hot every time I come through. When I step up in the spot, make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick. Yes, I'm on the lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. Play a girl and play on, strip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time, looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum, and with the wagon hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. So lacht schon, das war's dann langsam wieder. Schönen Dank fürs Zuhören. Besucht mich bitte auf Facebook. Gebt in die Suchzeile ein Charlie 2000. Ein Wort in Buchstaben. Klickt an, abonnieren oder dass ihr mich kennenlernen wollt, natürlich nur über Facebook. Hell, wie sieht's aus? Bist du bereit für den Feierabend? Freust du dich noch, der Sommer ist übrigens? Ach, ich sag dir was. Füße und dass wir wieder warmes Wetter haben, sind eine tödliche Kombination. Ja, für dich. Don't you? Nelly Furtado on Pussy Get Dolls. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Don't you? Schiller, unser letzter Song. Sag noch gute Nacht zu den Nachtschwärmern. Ey, Nachtschwärmer, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Jetzt wird er noch frech kurz zum Schluss, hä? Geh weg hier. Sorry, jetzt reicht's aber, mach Platz. Geh weg hier. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Rette sich, wer kann. When I walk on by, girls be looking like they haven't fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Okay. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Alle ein schönes Wochenende. Bis kommenden Freitag. Yo, I be up in the party, looking for a hottie to bone. I got a drink in my hand and it just called Buffalo. Popping by. Zwei, Sauferei, 3, 4, noch ein Bier, 5, 6, jetzt auf Ex, 7, 8, gute Nacht. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr, die Nachrichten. Im Studio Christina Kotter. Nach dem tödlichen Unfall mit einem Münchner Familienvater in Venedig steht offenbar die Ursache fest. Wie italienische Medien berichten, stand der Gondoliere unter Drogen. Der Mann soll die Drogen wahrscheinlich in der Nacht oder am frühen Morgen vor dem Unfall genommen haben. Ob der Gondoliere deswegen an dem Unfall schuld ist, ist damit aber noch nicht gesagt. Er ist einer von 4 Personen, gegen die die Polizei wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Gondel war bei starkem Verkehr mit einem Vaporetto, einem Wasserbus, zusammengestoßen. Ein Passagier, ein 50-jähriger Familienvater aus München, stürzte ins Wasser und wurde zwischen der Fähre und einem Pier zerdrückt. Seine 3 Jahre alte Tochter erlitt eine Gehirnerschütterung und Verletzungen im Gesicht. Sandra Ketterer, Nachrichtenredaktion. Mehr Geld für Straßen und Autobahnen, aber keine Maut. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des ADAC unter deutschen Autofahrern. ADAC-Präsident Meyer sagte, die Gelder müssten endlich dort ankommen, wo sie hingehören. Der Staat nehme durch Mineralöl, Mehrwert und Kfz-Steuer jährlich 53 Milliarden Euro ein. Aber nur 19 Milliarden gingen in die Straßeninfrastruktur. Das Deutsche Rote Kreuz hat am Abend einen Hilfsflug nach Jordanien gestartet. Der anhaltende Bürgerkrieg in Syrien zwingt immer mehr Menschen zur Flucht. Geplant war der Flug der Hilfsorganisation zwar schon lange, trotzdem wird er gerade nach dieser Woche wohl mehr gebraucht denn je. Die Situation in den syrischen Grenzgebieten hat sich dramatisch zugespitzt. 40.000 Menschen sind innerhalb einer Woche aus Syrien geflohen, so viele wie noch nie in diesem Zeitraum seit Ausbruch der Krise vor über 2 Jahren. An Bord der Maschine ist zum Beispiel Medizintechnik, ein Labor und eine Anlage, die Trinkwasser